Eine neue Droge erobert Deutschland. Crystal heißt der harmlos aussehende Stoff. Die Designerdroge aus Tschechien. Crystal zerstört junge Menschen und deren Familien. Crystal reißt regelrechte Löcher ins Gehirn. Crystal. Keine andere Droge macht so schnell abhängig wie Crystal Meth. Keine andere zerstört den Körper so schnell. Crystal tötet großflächig Nervenzellen im Gehirn ab. Die Symptome der Abhängigen gleichen denen von Alzheimer-Patienten. Crystal ist die Droge, die blöd macht. Crystal ist die Droge, die blöd Crystal ist die Droge, die blöd macht.